Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Grab 'em by the pussy. Trump, Alt-Right und die Pornofizierung der Politik von Klaus Walter. Achtung, Triggerwarnung. Der folgende Beitrag enthält explizite Inhalte, die möglicherweise geeignet sind, Schamgefühl und Geschmacksnerven sensibler Gemüter zu verletzen. Allerdings kann man schlecht über Pornografie und Politik reden, ohne sich den Mund schmutzig zu machen. Wer weiter zuhört, tut das auf eigene Gefahr. Wer als bedeutender Präsident der USA in die Geschichte eingehen will, der braucht einen Signatursatz. Ich bin ein Berliner, sagt John F. Kennedy 1963 vor dem Schöneberger Rathaus. Mr. Gorbachev, tear down this wall, verkündet Ronald Reagan 24 Jahre später am Brandenburger Tor. Yes, we can, sagt Barack Obama bei jeder Gelegenheit. Und sein Nachfolger? You can do anything. Grab him by the pussy. Du kannst ihre Pussy begrapschen. Diesen Satz äußerte Donald Trump schon vor seiner Wahl zum Präsidenten. Gewählt wurde er trotzdem. Trump hat eine rassistische Agenda. Gewählt wurde er trotzdem. Trotzdem? Ta-Nehisi Coates widerspricht. In seinem gefeierten Buch »We Were 8 Years in Power«, eine amerikanische Tragödie, weist der afroamerikanische Autor mit viel Zahlenmaterial nach, dass Trump nicht trotz, sondern wegen seiner rassistischen Agenda gewählt wurde. Ganz ähnlich sieht das Siri Hustvedt. Die Bestseller-Autorin aus den USA beobachtet eine Sexualisierung der Politik von rechts. I've certainly written more political pieces than I've ever written. Ich habe mehr über Politik geschrieben als je zuvor in meinem Leben. Ich fürchte aber, dass ich damit niemanden dazu gebracht habe, seine oder ihre Meinung zu ändern. Ich bin mir mit vielen Beobachtern einig, dass Trump das verkörpert, was derzeit als toxische Männlichkeit bezeichnet wird. Sexistische Zoten und rassistische Beleidigungen sind in der US-Öffentlichkeit nicht mehr tabuisiert. Wer sich sexistisch oder rassistisch äußert, wird nicht mehr quasi automatisch diskreditiert. Ganz im Gegenteil. Under Republican leadership, America is winning again. America is respected again, because we are putting America first. Amerika gewinnt, Amerika wird respektiert, Amerika zuerst. Mit dieser Rhetorik wird Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt. A globalist is a person that wants the globe to do well, frankly, not caring about our country so much. Ein Globalist sorgt sich um den Globus, aber nicht um unser Land. In der Sprache der neuen Rechten ist der Globalist ein Kampfbegriff, ein Schimpfwort. Ein Globalist ist ein skrupelloser Agent der Globalisierung, unter der hart arbeitende Amerikaner zu leiden haben. Vor allem hart arbeitende weiße Amerikaner. Die Polemik gegen Globalisten und den Globalismus hat auch bei den deutschen Rechten Konjunktur. AfD und Co. denunzieren etwa die verhasste Bundeskanzlerin als Globalistin, die ihre eigene Nation verrät. Und was ist das Gegenteil eines Globalisten? You know, they have a word. It sort of became old-fashioned. It's called a nationalist. And I say, really, we're not supposed to use that word. You know what I am? I'm a nationalist, okay? Es gibt da dieses altmodische Wort, sagt Donald Trump. Ein Wort, das wir eigentlich nicht mehr in den Mund nehmen dürfen. Aber der Präsident nimmt das verbotene Wort dann doch in den Mund. Ich bin ein Nationalist, auch wenn das der Sprachpolizei der politischen Korrektheit nicht passt. So dreht Trump den Spieß um und besetzt den verpönten Begriff des Nationalisten positiv. Wie kaum ein anderer Präsident vor ihm spricht Trump in der ersten Person Singular. Das staatsmännische Wir ersetzt er durch das identitäre Ich. Trump betreibt Identitätspolitik im engsten Sinn des Wortes. Für den Autor Ta-Nehisi Coates ist Trump der erste weiße Präsident der USA. Moment mal, waren nicht bis zum Jahr 2009 alle 43 Präsidenten weiße Männer? Das schon, aber bis dahin war der Mann im Weißen Haus selbstverständlich, quasi gottgegeben, ein weißer Mann. Nach 8 Jahren Obama vertritt Donald Trump eine explizit weiße Agenda. Um zu verstehen, wie die neue rechte Identitätspolitik in den Feldern Sexualität, Gender und Pornografie betreibt, muss man sich diese Ausgangslage vor Augen führen. Donald Trump vertritt eine explizit weiße und eine explizit maskulinistische Agenda. Ähnlich, wenn auch drastischer, agiert Steve Bannon. Er war ein Drahtzieher im Wahlkampf des Donald Trump, sein Berater im Weißen Haus, und ist nach wie vor eine zentrale Figur der sogenannten Alt-Right, der neuen Rechten in den USA. Steve Bannon ist stolz darauf, Rassist zu sein. Let them call you racist. Let them call you xenophobes. Wear it as a badge of honor. Sie nennen dich Rassist, sie nennen dich Xenophob, dann trag es wie ein Ehrenabzeichen. So Steve Bannon 2018 vor der Rassemblement National in Frankreich, der ehemaligen Front National. Der Stratege der Alt-Right propagiert die weiße Vorherrschaft, White Supremacy. Wie die Autorin Siri Hustvedt diagnostiziert auch ihr Kollege Ta-Nehisi Coates eine Sexualisierung der Politik von rechts. Ja, sogar eine Pornifizierung der Politik. Die massenhaft kursierende und allgemein zugängliche Internetpornografie wird zum Resonanzraum der Politik, so Ta-Nehisi Coates. White Supremacy hatte schon immer eine perverse sexuelle Note. Insofern passt es, dass Trumps Aufstieg von Steven Bannon begleitet wurde. Einem Mann, der seine männlichen weißen Kritiker als Cucks verhöhnt. Cucks? Cuck ist die Abkürzung von Cuckold und das steht für betrogener Ehemann. Ein Mann, der Gefallen daran findet, wenn seine Frau vor seinen Augen Sex mit einem anderen Mann hat. Oder mit mehreren. In der Pornografie erfreut sich die Kategorie Cuckold großer Beliebtheit. Dabei wird zwischen zwei Varianten unterschieden. Hier die masochistische, der Mann genießt die Demütigung durch einen anderen Mann, der vor seinen Augen mit seiner eigenen Frau Sex hat. Dort die dominante Variante, der sogenannte Alpha-Cuckold bestimmt, wann und wie seine Frau mit welchem anderen Mann Sex hat. Was sich hier ziemlich abseitig anhört, ist in den USA längst in die Alltagssprache vorgedrungen. Cuck ist ein geflügeltes Wort. Für kackartiges Verhalten gibt es schon eine eigene Abkürzung. That's a TCM, bro. Von einem TCM erzählt der US-Talkmaster Stephen Colbert in seiner populären Show. Dann wird Steve Bannon eingeblendet, der uns erklärt, was das ist, ein TCM. Total Cuck Move. A Total Cuck Move. Wo aber liegt die politische Dimension des Cuck? Fragen wir Veronika Kracher. Die Autorin erforscht die Geschlechterideologien der neuen Rechten. Hier ein Auszug aus einem ihrer Vorträge. Der Begriff Cuck ist zu einem geflügelten Wort innerhalb der Alt-Right geworden. Ursprünglich bezeichnete er einen Mann, der von seiner Frau betrogen wird. Seine Verwendung speist sich jedoch vor allem aus dem Fetisch des Cuckolding, bei dem ein Mann Erregung daran findet, dass seine Frau vor seinen Augen Geschlechtsverkehr mit anderen Männern hat. In der Mainstream-Pornografie ist dies in der Regel ausgesprochen rassistisch aufgeladen. Eine weiße Frau wird von als triebhaft inszenierten schwarzen Männern penetriert, während der ebenfalls weiße Ehemann dies fasziniert verfolgt. Allerdings schaut der weiße Ehemann manchmal eher beängstigt als fasziniert zu, wie seine weiße Frau von einem BBC befriedigt wird. BBC, das Kürzel steht für Big Black Cock. Das Porno-Vokabular ist durch und durch von Rassismen durchzogen. Weiß ist die Norm, Black oder Asian die exotische Ausnahme. Unter dem Sammelbegriff Interracial haben weiße Frauen Sex mit schwarzen Männern. Wenn schwarze Frauen es mit weißen Männern treiben, dann ist es keine eigene Kategorie wert. Die massenhaft zugängliche und verbreitete Internetpornografie ist ein Spiegel des kapitalistischen Marktes in all seiner Drastik. Auf diesem Markt ist jeder Black Cock ein Big Cock, dank der gewissermaßen pornotorischen Angst des weißen Mannes vor der Potenz des Schwarzen. Der in seiner Männlichkeit verunsicherte weiße Cuck wird von der Alt-Right politisch aufgeladen. Im pornifizierten Kulturkampf ist der Cuck der Inbegriff des weißen Schwächlings. Cuckold-Pornos folgen einer standardisierten Dramaturgie, um die standardisierten Erwartungen der Konsumenten nicht zu enttäuschen. Paula Irene Villa ist Professorin am Institut für Soziologie der Uni München, Schwerpunkt Gender. Sie schlägt den Bogen von der Pornografie zur Politik. Die Figur Cuck wird umgangssprachlich verwendet, um einen unrichtigen Mann zu bezeichnen, ein Mann, der in seiner Männlichkeit sozusagen gescheitert ist, einen jämmerlichen, einen verweichlichten Mann, einen eben unrichtigen. Die Bezeichnung spricht dem so Bezeichneten die richtige, die eigentliche Männlichkeit ab. Cucks, wie in Cuckservatives, sind in dieser Rhetorik, zum Beispiel bei Steve Bannon, zu sehr an einem vermeintlich feministisch-liberalen Mainstream angepasst. Cucks sind demnach nicht konsequent genug bei der kantigen Formulierung und brachialen Durchsetzung zum Beispiel ultrakonservativer oder nationalistischer Werte. Von Cuckservatives spricht Paula Irene Villa. Die Wortschöpfung aus Cuckold und Conservative hat Karriere gemacht in den Kulturkämpfen der neuen Rechten in den USA. Die Alt-Right erachtet heutige Anti-Trump-Konservative als Cuckservatives. Die altmodische christliche Rechte, wie auch die Neocons, sind der Alt-Right insofern verhasst, als sie es angeblich nicht schaffen, die Nation aggressiv genug zu beschützen. Sie seien zu höflich, um Feminismus, Islamisierung, Masseneinwanderung und so weiter zu besiegen. Das schreibt die Autorin Angela Nagel in ihrem vielbeachteten Buch Die digitale Gegenrevolution – Online-Kulturkämpfe der neuen Rechten. Cuck. In diesem 4-Buchstaben-Wort verdichtet sich die vielbeschworene Krise des weißen Mannes in den USA. Cuck. Das ist das Kürzel für den Niedergang des weißen Amerika, gegen den Trump angetreten ist. And yes, together we will make America great again. Auch die Männlichkeit will Trump wieder groß machen. Das ist die gar nicht so geheime Botschaft. Trump ist angetreten, um die kollektive Erektionsstörung des weißen Amerika zu beheben. In dieser Logik fungiert das Wort Cuck als Begriffscontainer für alles, was geworden ist aus dem einst so stolzen weißen Mann. Für alles, was die Emanzipationsbewegungen der 60er und 70er Jahre, der Feminismus und die angebliche Diktatur der politischen Korrektheit angerichtet haben. Cuck steht für Weicheier, Warmduscher, Schattenparker, Sitzpinkler, Schwanzlutscher. Oder für Jammerlappen und Distanzierungsmuschi. So bezeichnet der inzwischen ehemalige AfD-Politiker André Poggenburg 2018 parteiinterne Kritiker. Der sexistisch befeuerte Antifeminismus der AfD macht auch vor den eigenen Leuten nicht Halt. Eine populäre Spielart der Cuckold-Pornografie spielt im sadomasochistischen Dreieck zwischen weißem Mann, schwarzem Mann und weißer Frau. Und sie spielt mit der Angstlust des Mannes, der Schwule hasst. Eigentlich. Wer denkt sich sowas aus? Wer schaut sich sowas an? Was bedeutet das? Psychoanalytisch betrachtet kommt hier der Begriff des Genießens ins Spiel, das, was Jacques Lacan als Jouissance bezeichnet. Lacan stellt das Genießen der Lust gegenüber. Das Lustprinzip agiert als Einschränkung des Genusses. Es ist ein Gesetz, das dem Subjekt befiehlt, so wenig wie möglich zu genießen. Gleichzeitig versucht das Subjekt stets, sich über die seinem Genuss auferlegten Verbote hinwegzusetzen, über sein Lustprinzip hinaus zu gehen. So der Autor Dylan Evans in seinem Wörterbuch der Lacanschen Psychoanalyse. In seiner Theorie zur Perversion beschreibt Lacan, wie das Subjekt sich zum Instrument des Genießens des anderen macht. Auf den Cuckold-Porno bezogen heißt das, nur scheinbar paradox, der gehörnte, schwache Mann genießt es, die Lust der anderen Protagonisten zu befriedigen, vor allem die Lust der Frau. Der Betrachter des Cuckold-Porno, nennen wir ihn Donald Trump, verachtet den unterwürfigen, wehrlosen Schwächling. Trump will nicht mehr der Erfüllungsgehilfe des Genießens anderer sein. What the fuck? What? You never fuck me anyways with that little dick. Gehen wir davon aus, dass der wichtigste Konsument der standardisierten Massenpornografie ein weißer, eindeutig heterosexueller Mann ist. Warum schaut sich dieser Mann ein Cuckold-Video an? Eine Antwort: Im Cuckold-Szenario darf er Dinge betrachten, die für ihn eigentlich tabu sind. Er darf schwulen Sex besichtigen, auch heimlich genießen, ohne sich ein mögliches homosexuelles Begehren eingestehen zu müssen. Der weiße Mann im sadomasochistischen Cuckold-Dreieck ist ja eine lächerliche Figur, mit der sich der Betrachter nicht identifizieren kann oder muss. Ohne sich identifizieren zu müssen, betrachtet unser Mann schwulen Sex, der obendrein markiert ist als interracial. Für konservative weiße Männer eine Horrorvision, ein Sodom und Gomorra der genderwahnsinnigen Libertinage. Auf vertrackte Weise verschränken sich beim Konsum von Cuckold-Pornos homophobe Ängste und heimliches Begehren. Aber durch den immer gleichen Plot wird der Zuschauer entlastet. Der konservative, weiße, eindeutig heterosexuelle Mann kann sich über den jämmerlichen Cuck erheben, sexuell wie politisch. Wenn Steve Bannon den Begriff Cuck verwendet, möchte er seine politischen Gegner entmannen und der Lächerlichkeit preisgeben. Der Begriff impliziert, die sogenannten Cucks seien außerstande, mit der Virilität und dem Chauvinismus von Donald Trump und seinen Anhängern mitzuhalten, sagt die Alt-Right-Expertin Veronika Kracher. Die Cucks im Porno sind das Gegenteil von Virilität und Chauvinismus. Die Darsteller werden nach Stereotyp gecastet. Kleiner Schwanz, schwabbelig, unbehaart, unsicher, unsportlich, gern etwas älter, verschwulte, verweichlichte, verweiblichte, entmannte Lachnummern. Typen wie Jay Wimp. Auf den stößt man im Pornosegment Interracial Cuckold Hipster. Der Hipster Jay Wimp ist nicht Mann genug für Eden Blair. Deswegen bringt sie den Hengst Mickey Mod ins Spiel. So steht's in der Kurzbeschreibung des Videoclips. Das Wort Wimp heißt so viel wie Niete, Versager, Schlappschwanz, Feigling, Schwächling, Weichei, Warmduscher, Waschlappen, Schlaffi, Lauch, Nulpe, Versager, Schwachmatiker, Schattenbein, Knalltüte. Im Video trägt der blasse Jay Wimp Hipster-Uniform im Karstadt-Style. Wollmütze, Vollbart, Karohemd. In diesem Setting wird die unter Neurechten verhasste Figur des urbanen, sensiblen, gebildeten Hipsters als Kack entlarvt und dem Spott preisgegeben. So this idea that the kind of the mainstream is this sentimental feminized space and then this like masculine transgressive unsentimental rule breaking counterculture comes in and smashes it. Der sentimental feminisierte Mainstream muss zerschlagen werden. Dazu braucht es eine männliche, grenzüberschreitende, unsentimentale Gegenkultur. So charakterisiert Angela Nagel den neuen Maskulinismus von rechts. Ihr Buch über die digitale Gegenrevolution trägt den Untertitel Online-Kulturkämpfer der neuen Rechten, von 4chan und Tumblr bis zur Alt-Right und Trump. In ihrem Buch beschreibt Nagel detailliert die medialen Strategien der Alt-Right und macht deutlich, wie grundlegend sich diese neue Rechte von ihren Vorläufern unterscheidet. Der Aufstieg von Trump und der Alt-Right ist kein Indiz für eine Rückkehr des Konservatismus, sondern für die absolute Vorherrschaft der Kultur des Nonkonformismus, der Selbstdarstellung, der Transgression und der Respektlosigkeit als Selbstzweck. Eine Ästhetik, die jenen nützt, die an nichts außer der Entfaltung des Individuums und des Es glauben, ob sie sich nun links oder rechts verorten. Die prinzipienfreie Idee der Gegenkultur ist nicht verschwunden. Sie ist bloß zum neuen Stil der Rechten geworden. Transgression und Respektlosigkeit sind kein Privileg der Linken mehr, wenn sie das denn je waren. The white race is cucked by black men. Eine Parole aus den Online-Kulturkämpfen der neuen Rechten. Frei übersetzt: Die weiße Rasse wird von schwarzen Männern auf die Hörner genommen. Der Satz stammt aus dem Imageboard 4chan. In den letzten Jahren ist das Forum zu einem virtuellen Treffpunkt der Alt-Right geworden und war maßgeblich für den Wahlerfolg von Donald Trump mitverantwortlich. Beispielsweise durch das Verbreiten von Fake News oder das Bedrohen und Outen von Linken, Aktivistinnen oder Journalistinnen. Ein weiterer Auszug aus einem Vortrag der Alt-Right-Expertin Veronika Kracher. 4chan ist ein Ort, an dem man unter dem Label der Free Speech einem ekelerregenden Hass auf Minderheiten, wie auch einem zynischen Selbsthass, frönt. Die in dem Satz vermittelte Einstellung wird jedoch flächenübergreifend in der neuen Rechten, sowohl in den USA als auch in Europa, vertreten. Er ist Ausdruck einer Verschwörungstheorie, in der Antisemitismus, Rassismus und Misogynie eng miteinander verwoben sind. In der Vorstellung der amerikanischen neuen Rechten arbeiten nicht näher bestimmte, aber jüdisch und liberal konnotierte Eliten daran, das weiße Amerika zu vernichten. Die Alt-Right plädiert so für eine Rückkehr zu einer ursprünglichen Männlichkeit, um die Nation, die Rasse und die weiße Frau zu verteidigen. Die Alt-Right und wie sie die Welt sieht. Was Veronika Kracher da erzählt, klingt abstrus, krude und eher weltfremd. Aber wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass ein Mann Präsident der USA werden könnte, der Sätze sagt wie diesen? You can do anything. Grab him by the pussy. Wenn der republikanische Präsident Sex mit einem Pornostar hat, dann tut das seiner Popularität keinen Abbruch. Im Gegenteil. Wenn er diesem Pornostar öffentlich ein Pferdegesicht bescheinigt, dann lachen seine Fans. Die Schriftstellerin Siri Hustvedt. Because human beings are born out of a woman's body and because... Der innere Widerstand gegen die Abhängigkeit von der Mutter treibt meiner Meinung nach auch ganz massiv die Frauenfeindlichkeit in unserem Land an. Das tritt in der Person Donald Trump ganz unverblümt zutage. Trump nennt Frauen Schweine und Hündinnen. Er gibt sich gar keine Mühe, sich zu verstellen. Und wenn du eine schwarze Frau bist, dann bekommst du die doppelte Faust. Sexistisch und rassistisch. Natürlich sind wir immer und überall von Frauenfeindlichkeit umgeben, aber Trump versucht gar nicht erst, sich zu verstellen. Im Sommer 2018 wird der stramm konservative Jurist Brett Kavanaugh von Donald Trump für den obersten Gerichtshof nominiert. Daraufhin werfen ihm mehrere Frauen vor, sie sexuell bedrängt zu haben, bis hin zur versuchten Vergewaltigung. Die folgenden Anhörungen Kavanaughs im Senat führen zu einem erbitterten Kulturkampf. Im Oktober wird Kavanaugh als Richter am obersten Gerichtshof vereidigt. Ein Triumph maskulinistischer Identitätspolitik. Und ein Kulminationspunkt der MeToo-Bewegung. So der Journalist Sebastian Moll in einem Interview mit Siri Hustvedt in der Frankfurter Rundschau im Oktober 2018. Da sagt die US-Autorin: Das Spektakel war ein klarer Beleg für die Brutalität der patriarchalischen Strukturen in unserem Land. Die Furcht der Republikaner vor einer FBI-Untersuchung und ihre erbitterte Verteidigung von Kavanaugh hatten die verzweifelte, enthemmte Qualität männlicher Macht, die unter Beschuss geraten ist. Hier wird Unterdrückung durch das untermauert, was Bourdieu symbolische Gewalt nennt. Unsichtbare und scheinbar legitime Arten und Weisen der Machterhaltung. Diese Anhörungen haben die symbolische Gewalt, die zur Erhaltung des Patriarchats eingesetzt wird, auf eine groteske Art offengelegt. Im Zuge der Anhörungen werden Geschichten aus der Highschool-Zeit von Kavanaugh bekannt. So zum Beispiel ein Slogan, der sich unter Kavanaughs Männerfreunden großer Beliebtheit erfreut haben soll. No means yes, yes means anal. Nein heißt ja und ja heißt anal. Der Spruch ist eine Verballhornung von No means no. Nein heißt nein. Mit dieser Parole wehren sich Frauen seit den 70er Jahren gegen sexuelle Übergriffe. Wenn Männer daraus Nein heißt ja und ja heißt anal machen, dann hat das hohen Symbolwert. Unabhängig davon, ob Kavanaugh und seine Freunde diesen Satz tatsächlich in den Mund genommen haben. Im Mainstream-Porno ist die Kategorie anal eine Königsdisziplin. Darstellerinnen, die Analsex verweigern, müssen finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Zwischen Pornografie und testosterongetriebenem Hip-Hop gibt es viele Schnittstellen, nicht nur in den USA. Dein Chick ist eine Broke-Ass-Bitch, denn ich fix sie, bis ihr Steißbein bricht. Dieser Reim stammt aus einem Song von Kollega und Farid Bang. Genau, das sind die beiden deutschen Rapper, die 2018 bei der Echo-Verleihung für einen Eklat gesorgt haben, als eine erschütterte deutsche Öffentlichkeit plötzlich und völlig unerwartet feststellen musste, dass es im deutschsprachigen Rap tatsächlich Spurenelemente von Antisemitismus geben soll. die Sexualisierung und die Pornifizierung der Politik kein rein amerikanisches Phänomen, meint die Genderforscherin Paula Irene Villa. Ja, ich würde das nicht allein auf die USA beschränken, sondern als internationales, womöglich globales Phänomen sehen. Auch an Putin, an Berlusconi oder jetzt in Brasilien an Bolsonaro lässt sich eine Pornifizierung beobachten, die ihrerseits aus der Populärkultur kommt und die sich sehr eng mit der Ökonomie verbindet. Im Kern geht es um die Logik des Fickens, Geficktwerdens. Wer also ist der Verfügende einerseits und wer wird genommen, wer wird zum Objekt der Interessen des anderen andererseits? Diese Form der Ausbeutung und der ja nicht ganz neuen Herr-Knecht-Logik wird nun, auch nicht erstmals, aber derzeit besonders auffällig, sexualisiert. Pussy-Grabbing und die obszöne Diffamierung zum Beispiel von LGBTQI-Menschen, also derjenigen, die sich anders sozusagen lieben, begehren und leben als das vorherrschende angebliche Normalmodell, aber auch die Bagatellisierung sexualisierter Gewalt und die politische Inszenierung körperlicher Stärke, das alles sind Formen einer zunehmend antagonistisch verfassten politischen Unkultur, die eben nicht auf Verständigung, sondern auf Eroberung, auf Sieg und auf die Erniedrigung des Gegenübers aus ist. Und dieses Gegenüber ist eben nicht auf Augenhöhe, sondern muss beständig durch Beschämung und durch willkürliche Kontrolle an seinem untergebenen Platz gehalten werden. Wird diese politische Logik sexualisiert, wirkt das rasch wie ein handelsüblicher, schlechter Porno. Hier kommt ein Klassenaspekt ins Spiel. No, our motto is, when they go low, we go high. Wenn Sie im Niveau runtergehen, dann gehen wir hoch. Für dieses Credo bekommt Michelle Obama viel Applaus von aufgeklärten Liberalen und Linken. Der Signatursatz der ehemaligen First Lady reklamiert die moralische Überlegenheit der Obama-Demokraten gegenüber Alt-Right und Trump. Wie kaum ein Präsidentenpaar vor ihnen propagieren und praktizieren die Obamas politisch korrekte Lebensführung. Die schwarze First Lady legt im Weißen Haus einen Gemüsegarten an und predigt ihren Landsleuten gesunde Ernährung. Wie einst die Grünen mit ihrem Veggie Day. Aber aus High wird schnell Hochmut und die Rechten ziehen sich den Schuh seitenverkehrt an. When they go high, we go low. Wenn die hochgehen, dann gehen wir runter. Das ist ein unausgesprochenes Leitmotiv der neuen Rechten. Gegen die angebliche Diktatur der politischen Korrektheit inszenieren sich die Aktivisten der Alt-Right als Grenzverletzer, Tabubrecher und Rebellen. In linksliberalen Kreisen wird über Pornografie kaum gesprochen und wenn, dann höchstens als Problem. Anders bei der neuen Rechten. Da dient Pornografie als Resonanzraum, als Folie. Männer wie Trump oder Bannon tun nicht verschämt so, als wüssten sie von nichts. Sie wissen um Porno und teilen dieses Wissen mit ihrer Klientel, von White Trash bis gediegenes Patriarchat. So tut sich ein Klassengraben auf. Die einen gehen high mit den Obamas und geben Geld aus für gesunde Ernährung, edle Spirituosen und anspruchsvolle Serien auf Netflix. Die anderen, die niederen Stände, trinken Bier, rauchen Zigaretten und essen Hamburger. Und gucken dabei Proll-TV und Porno. Gratis Opium fürs Volk. Fazit: Der Politisierung von Sexualität durch feministische Bewegungen setzt die neue Rechte eine Sexualisierung der Politik entgegen. Die kennen wir aus autoritären und faschistischen Regimen. Oder eine Pornifizierung der Politik. Tanzt den Mussolini, Berlusconi, Adolf Hitler und den Putin. Sie wissen, was sie tun. Grab 'em by the Pussy. Klaus Walter über Trump, Alt-Right und die Pornifizierung der Politik. Es sprachen Maximilian Held, Nina West und der Autor. Ton Martin Eichberg. Regie Friederike Wigger. Redaktion Jana Wuttke. Thank you.